WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk Radio. Heute auf Freitagnacht und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Ludwig. Ludwig ist 24. Guten Morgen, Ludwig. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo, ich bin Ludwig. Ich bin ja gestern aus der Live-Sendung rausgeflogen. Ah, du bist leider. Das. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich heute nochmal angerufen und sehr gut. Zum Glück geklappt. Gut, ja. Dann fangen wir nochmal von ganz vorne an. Was ist dein Thema? Bei mir ging es um meine beiden Psychosen, die ich hatte. Genau. Und meine anschließende schwere Depression. Das war jetzt in den. Und ich weiß noch genau, ja, ich weiß noch genau, dass ich gestern die Frage stellte, eine bestimmte Frage, und dann warst du plötzlich weggebrochen. Mhm. Wie merkt man das, wenn man eine Psychose bekommt? Was geht in einem dann vor? Ja, das Gehirn stellt einem halt so Streiche, ne? Also man bildet sich halt Sachen ein, die ja eigentlich gar nicht sein können. Also irgendwie, dass da halt dann bei mir wird zu Hause eingebrochen und mein Leitungswasser wäre vergiftet. Ja. Im Fernsehen die Nachrichten, die berichten alle über mich und im Radio genauso. Ich habe mich verfolgt gefühlt, mein Handy wird abgehört, Eine Frage zu den Nachrichten mal. Du glaubtest, die Nachrichten berichten über dich. Genau. Aber dann hast du die Nachrichten noch gehört und hörtest, dass sie nicht über dich berichten. Wie? Ja, das ist irgendwie komisch. Also irgendwie, man redet sich dann halt ein, dass die Nachrichten halt über einen selber berichten oder dass man immer selber gemeint ist halt. Ne? Achso, obwohl die was ganz anders sagen, wenn man denkt, genau, es geht um einen selbst. Genau, man redet sich das alles so ein, dass alles halt auf einen selber bezogen ist. Halt, ne? Also. Ja, und das Ganze habe ich leider zweimal halt, ne? Und beim ersten Mal war das halt. Wie lange hält das jeweils an? Oder hielt es an? Die erste Psychose müssten so 2 Wochen gewesen sein. Und die zweite Psychose waren so schon 5-6 Wochen eher. Oh. Also. Aber dann lebt man doch, wenn man solche Empfindungen hat, wie du sie gerade beschrieben hast, oder solche Eindrücke hat, in ganz großer Angst. Ja, man lebt ganz in Angst. Also auch Verfolgungsangst und man hat auch Angst zu sterben und das ist ganz krass auf jeden Fall. Was hast du während dieser Psychosen getan? Bei der ersten Psychose bin ich relativ schnell in die Klinik gekommen und dann dachte ich halt, also in die Nervenklinik halt. Und dann dachte ich halt, das wären alles Schauspieler in der Nervenklinik, also alle Mitpatienten, sag ich mal. Mhm. Und hattest du dich denn selbst einliefern lassen? Nee, mit einem Kollegen zusammen. Das war auch ganz. Aber das heißt, dir war schon klar, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich muss in die Klinik. Ja, genau. Ah. Immerhin, das hätte ja sein können, dass du so davon überzeugt bist, dass das alles wahr ist, dass du gar nicht in eine Klinik gehörst. Hätte ja auch sein können. Ja, und dann ging das alles relativ schnell halt. Dann war ich in der Klinik und ich dachte, ich wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendeiner Station, wo nur Schauspieler arbeiten halt, ne? Und das hat dann noch so eine Woche lang gedauert irgendwie und dann kam ich auch langsam wieder klar halt. Ne? Was machen die dann in einer Klinik mit einem Menschen, der einen psychotischen Anfall hat? Also ich wurde mit Medikamenten abgeschossen halt, ne? Also an die Leute, die das da was sagen. Ich war dann total auf Tavo halt, ne? Das ist so ein Medikament, was einem die Angst wegnimmt halt, ne? Ja, ja. Und als du dann rausgekommen bist, zum Beispiel beim ersten Mal, ging es dir dann wieder ganz normal? Ja, dann ging es mir ganz normal wieder. Also dann war ich auch, also erstmal so 2-3 Wochen ging es mir dann wieder nicht. Also war ich sehr labil psychisch. Also man, das ist halt schon mit den Medikamenten, da wird schon viel kaputt gemacht im Kopf halt, sag ich mal. Ne? Man braucht lange, bis man sich dran gewöhnt halt. Und dann war ich aber doch wieder sehr gesund und habe dann sogar noch meine Ausbildung beendet. Also habe dann noch meine Abschlussprüfung ziemlich gut geschafft. Sehr gut. Was für eine Ausbildung war das? Veranstaltungskaufmann bin ich, Eventmanager. Ah genau, das hast du, glaube ich, gestern auch gesagt. Genau, ja. Und das habe ich dann noch alles relativ gut hinbekommen und Dann bin ich arbeiten gegangen, wieder auch relativ zügig. Mhm. Und nach 14 Monaten kam dann der Rückfall. Ne? Wieder ganz plötzlich? Ja, ganz plötzlich, ja. Weil ich habe aber auch die Medikamente abgesetzt. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Wenn man eine Psychose hat, kriegt man ja kriegt man Medikamente, die man dauerhaft nehmen muss. Genau, ja. Warum hattest du die abgesetzt? Ja, weil ich mir, weiß ich nicht, ich habe mir irgendwie eingeredet, ich bräuchte die halt nicht mehr, weil ich wieder so fit war. Das war ein fataler Fehler. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch gar keinem mehr empfehlen, das irgendwie zu machen. Mhm. So, dann wieder dieselben Symptome oder ähnliche Symptome wie beim ersten Mal. Genau, und dann aber eine ganz starke Depression danach. Also mit Bettlägerigkeit 8 Monate und... Bettlägerigkeit 8 Monate lang? Ja, 8 Monate. Ich habe 18 Stunden am Tag geschlafen, habe gegessen und Fernsehen geguckt. Das war's. Das war mein Alltag. Wann hörten diese 8 Monate auf? Wie lange liegt das hier zurück? Das hat jetzt haben wir Juli. Also ich bin seit Mai in so einer Reha-Einrichtung. Das ist so eine berufliche, psychische Reha halt. Und seitdem ich hier bin, so nach 3-4 Tagen, habe ich mir meine Haare abrasiert und habe gesagt, so, ich lasse mich jetzt von meiner Krankheit nicht mehr kaputt machen. Und dann irgendwie ging das relativ gut wieder. Also jetzt Du bist jetzt immer noch in der Reha eingerichtet? Immer noch in der Reha, ja, genau. Ja, ja, und ja, tut dir das gut? Sehr gut, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie. Also ich habe jetzt meine Depression, würde ich sagen, so gut, sehr gut im Griff. Ich würde sogar sagen, ich habe die bekämpft. Obwohl ich hätte nie gedacht, dass ich die bekämpfen kann, weil das war schon eine krasse Zeit halt, ne? Also ganz wie bekämpft man Depressionen, außer mit Medikamenten? Ja, man muss sich irgendwie ablenken und ich konnte mich auch 8 Monate lang bei meinen Freunden nicht melden. Da habe ich irgendwann angefangen, wieder mich bei meinen Freunden zu melden, mich mit denen zu treffen, wieder Aktivitäten zu machen, wieder ein Wochenende planen, dass man wieder Sachen macht. Ins Leben hineingehen. Ins Leben hineingehen, ja. Wobei das auch nicht so einfach ist. Also ich hatte doch Phasen, wo ich auf nichts Lust hatte und mir gar nichts Spaß gemacht hat halt. Ja. Wie wirst du denn da in dieser Reha behandelt? Ich habe immer Ergotherapie oder ich habe Sportangebote oder ich habe einmal die Woche habe ich einen Psychiatertermin und ich habe eine Psychologin. Also rundum also schon ziemlich gut. Ein Versorgungsprogramm. Genau. Das ist auch gut so. Wie lange musst du noch da bleiben? Noch 7 Monate oder 6. 6, 7 Monate. 6 Monate. Noch, ja. Okay. Und dann hast du die Hoffnung, dass du wieder ein normales Leben führen kannst und auch in deinen Beruf wieder zurückgehen kannst. Ja, da hatte ich ja die große Angst, ob ich das halt überhaupt wieder schaffe. Ne? Weil Eventmanager, also die zweite Psychose, die war halt wegen Stress auf der Arbeit. Ne? Da bin ich komplett zusammengebrochen. Genau, halt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Job, der nun unter Umständen mit sehr viel Stress verbunden ist. Ja, und das Zweite, was ich halt noch habe, ich bin halt bisexuell, ne, Domian, und ich habe das immer jahrelang unterdrückt und ich habe mich nie wirklich ausgelebt. Und dann habe ich in meiner Depression habe ich eine Sendung von dir gehört. Ich weiß nicht, ob das eine aktuelle war oder eine alte. Da ging es um einen Herrn, der war Muslim. Der war irgendwie 27 oder so und der war schwul und der konnte sich das nicht eingestehen halt. Und deswegen hat er dann irgendwann auch Neuroleptika-Medikamente bekommen. Und da hast du dann gesagt, ey, das kann ja gar nicht wahr sein, dass das bei dir so krass ist. Und du hast dann so einen Vergleich gesagt mit, schau mal in den Spiegel und guck dir mal deine Augenfarbe an. Und dann hast du halt so gesagt, ja, die Augenfarbe kannst du nicht ändern. Genauso kannst du deine Sexualität halt auch nicht ändern. Ja, und das hat mir dann echt die Augen geöffnet. Und seitdem gehe ich damit total locker mit um, halt, weil ich mir halt denke, ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, also 23 Jahre lang unterdrückt irgendwie. Und ein weiterer Befreiungsschlag für dich. Genau, ja, weil du halt diesen Augenvergleich gebracht hast. Ne? Wenn mich Leute darauf ansprechen, dann bringe ich immer den Augenvergleich von dir, Domian. Ja, weil ich den so gut finde halt, ne? Weil es ist einfach so, ne? Ludwig, wenn du raus bist und natürlich jetzt auch, und wenn du raus bist, wirst du wahrscheinlich weiter und dauerhaft deine Medikamente einnehmen müssen. Genau, ja. Das musst du dann aber auch wirklich tun. Ja, ich meine, du hast es ja nur im eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn man es nicht macht. Ja. Aber ja, ich habe jetzt auch super gute Ärzte und bin jetzt auch gut eingestellt. Und ich bin wieder fit. Ich habe zum Beispiel Sprechen verlernt und kognitive Fähigkeiten komplett verlernt. Ich hatte keine Konzentration und das kommt halt alles wieder. Ne? Ich finde, dass du hervorragend gesprochen hast. Ja, und ich wollte nur mal allen depressiven Leuten sagen, arbeitet an euch, keine Ahnung, es wird besser mit der Zeit, aber... aber man muss es eben auch tun, ne? Man muss an sich arbeiten. Man darf sich aber auch nicht von den bösen Gedanken leiten lassen. Ne? Mhm. Ich meine, ich hatte auch Selbstmordgedanken und dann hatte ich auch eine Zeit, da bin ich aus dem Haus gegangen, dann habe ich mir überlegt, wo kann ich mich jetzt am schnellsten umbringen irgendwo. Mhm. Ne? Das hatte ich halt auch. Ne? Und Mensch Ludwig, das war eine finstere Zeit, die hinter dir liegt. Ja, sehr. Ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt weiter bergauf geht. Ich bin sicher, du klingst so hervorragend und die Koordinaten sind wirklich sehr gut bei dir. Danke. Du wirst wieder ein ganz normales und gutes Leben führen können, deine Sexualität frei, bestimmend auch ausleben. Wunderbar. Alles Gute wünsche ich dir und noch viel Erfolg in der Reha. Domian, ich wollte noch fragen, ob ich ein Autogramm bekommen Gerne, könnte. Dann rufen wir dich nochmal an. Super, und ich wollte dir alles Gute für die Zukunft wünschen, weil du hörst ja dieses Jahr auf. Ne? Genau, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Ne? Sehr nett. Tschüss, Ludwig. Macht's gut, ciao. Julian. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Frank. Frank ist 48. Guten Morgen, Frank. Hallo, Frank. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Frank. So, Frank. Ja, es geht um den CSD. Um CSD. Ja, natürlich. Am Wochenende war es hier in Köln. War er hier in Köln? Ja, er war hier in Köln, ja. Ich habe ihn aber das letzte Mal 2007 gesehen. Wo? Und habe mir nach 2007 gesagt, das muss ich mir nicht mehr antun, das tue ich mir nicht mehr an. Wo warst du denn? Weil das ist nicht mehr meine Welt. Wo warst du denn? Ich war in Köln mit vielen Freunden. Ich bin Kölner. Ich war an der alten Burgmauer gegenüber von dem Kölschen Museum. Mhm. Das ist also der beste Platz, wo man hingehen kann, ja, um auch viel zu sehen. Ja. Und was ist denn passiert, dass du sagst, da gehe ich nicht mehr hin? Ganz einfach. Im letzten Drittel des Zuges kam eine Fetischgruppe aus Düsseldorf. Mhm. Von einem ganz bestimmten Laden. Okay. Eine Fetischgruppe. Und, was für ein Fetisch? Propagierten die oder... Latex, Leder und so weiter. Okay, gut. Aber die derbste Form von allem. Inwiefern derb? Erstmal wollte ich sagen, vor uns an der Mauer standen eine Frau, also ein junges Pärchen mit zwei kleinen Kindern, die waren total süß. Mhm. Und ich fand es einfach geil, dass sie das so mitgemacht haben. Ja. Ein Hetero-Pärchen mit zwei Kindern, ja. Die Kölner kommen sehr gerne zu solchen Veranstaltungen, auch im Sommer. Da kommen auch Familien mit Kindern. Das fand ich total toll. Also die waren so lieb und so süß und ich fand das so toll, dass sie mit allen Schwulen mitgefeiert haben und auch den Kleinen das so mitgeteilt hatten, dass es eine andere Welt gibt. Okay, aber trotzdem. Und dann kam dieser Fetischzug, also diese Gruppe, diese Fußgruppe. Und da gab es jemanden, der war zwischen 50 und 60, der hatte Latex und Leder an, mit Chaps. Mit was? Und der Arsch war natürlich komplett frei. Achso, so Lederhosen vorne zu, Hintern frei. Genau, und da hinten kam ein Stück Darm raus. Ein was? Ein Stück Darm kam da raus? Richtig. Wie viel? Ein kleines Stück Darm kam da raus. Wie viel Zentimeter? Und das war keine Rose, sondern das war Realität. Wie viel Zentimeter? Kann ich nicht sagen, so 2 Zentimeter, 3 Zentimeter, aber so richtig wie eine Geschwulst. Also 2 Zentimeter kann man ja fast gar nicht sehen. Kann es nicht irgendwas anders gewesen sein? Nein, das war so groß wie eine Rose, sagen wir mal so. Wie eine Rose? So dick? Wie eine Rose, ja, so ungefähr, aber es war keine Rose. Ich denke gerade darüber nach, ob das medizinisch überhaupt möglich ist. Kann da ein Stück Darm heraushängen aus dem Po? Ja, kann es. Ich würde jetzt eher sagen, kann es nicht. Doch, kann es. Hast du dich kundig gemacht? Ja, habe ich. Und bei wem? Und wo? Ich habe einen sehr guten inneren Mediziner, meinen Hausarzt. Und da bin ich dann eine Woche später gewesen, da habe ich ihm das erzählt. Mhm. Und da sagte er, der ist selber schwul, und da sagte er, ja, das kann schon sein. Aber dann müsste der Darm ja nach außen gestülpt worden sein vorher. Etwas, ja, richtig. Und das ich kann dir nur die Reaktion erzählen. Und da kann man gehen mit und einen Zug mitmachen. Du, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, deswegen bin ich so skeptisch. Wenn du es noch nie gesehen hast, weißt du gar nicht, wie ein Darm aussieht. Ja, ein ausgestülpter Darm. Ich habe die Reaktion von der jungen Frau gesehen, dass sie ihren Kindern die Hand vor die Augen getan hat und die dann gegangen sind. Bist du selbst eigentlich schwul? Ja, richtig. Ja. Mhm. Bin ich. Und ich habe zwei sehr langjährige Beziehungen hinter mir, 10 Jahre und 12 Jahre, okay. Was eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist. Du hast mit diesem Arzt gesprochen. Der Arzt hat gesagt, das könnte sein. Hat der dir das auch ein bisschen näher erklärt, wie sowas möglich ist? Woher der Darm... Nee, das wollte ich gar nicht hören. Ja schon, das würde mich ja schon interessieren, um zu wissen, ob das wirklich stimmt, ob das geht. Wenn das wirklich stimmt... Er sagte, das geht, das wäre möglich. Dann müsste dieser Mensch das ja... Hat er das mutwillig irgendwie ausgestülpt? Hat das mutwillig ausgestülpt, ja. Das geht nicht anders. Das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Dann passt ich auch nicht. Ich habe es auch noch nie gesehen, Domian. Also Jürgen. Wollen wir nicht hoffen, dass es irgendwas anders war, was du da gesehen hast? Nein, es war nichts anderes. Es war wirklich nichts anderes. Und da hast du gesagt, jetzt reicht es mir mit CSD. Nicht direkt. Ich war ziemlich angepisst daraufhin, weil halt mich diese Familie so inspiriert hat. Und ich dachte, das ist ja echt geil. Die Leute interessieren sich endlich dafür. Findest du denn die Idee des CSD gut? Bitte? Wie findest du die Idee des CSD? Die Idee des CSD ist extrem gut. Weil? Nur, wenn ich sehe, wie viele Leute, die jungen Leute, also ich spreche jetzt für Köln, wenn ich sehe, wie viele junge Leute dort einfach sich nur abschießen und das als Party sehen, ach so. Da möchte ich die Leute auffordern, mal nach Rumänien zu gehen zum CSD. Weil? Nach Moskau oder zum Iran. Ja, da wirst du gleich... Im Iran sind vor Jahren zwei ganz junge, 17 und 19 Jahre alte, angeblich schwule, ein schwules Pärchen geköpft worden oder gehängt worden. Das war im Internet. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das alles untragbare Zustände sind. In der Türkei, in Russland. Überall. Ganz zu schweigen von den muslimischen Ländern. Und wir müssen ja nicht weit weggehen. Aber, lieber Frank, ich merke, du möchtest mehr politisches Engagement in dem CSD haben. So höre ich's, ne? Und ich. Nein, ich möchte kein politisches Engagement haben. Ich möchte ein persönliches Engagement haben von den Leuten, die dort einfach das als Party sehen und die Nächte durchmachen bis zum geht nicht mehr und am anderen Tag sagen, boah, das wäre ein geiler CSD in Köln. Mhm. Ja, sie sollen sich aber auch mal besinnen auf die ursprünglichen Dinge. Tun sie wenn, doch. Wenn ich heute sehe, dass ein 18-Jähriger, ein 50-Jähriger und 60-Jährigen auslacht, weil er einen dicken Bauch hat oder sonst was, dann muss ich denen sagen, einfach nur sagen, sie sollen sich darauf mal besinnen, wer für die Leute gekämpft hat, all die Jahre. Finde ich auch alles in Ordnung, Frank. Aber, mein Gott, der politische Anspruch war und ist immer da. Es gibt rund um die CSDs immer viel Presse, viele Interviews von Prominenten auch, die immer wieder auch nochmal auf die wirkliche absolute Gleichstellung, den Wunsch der absoluten Gleichstellung hinweisen. Das gibt es ja alles. Lass doch die Leute auch feiern. Ist doch toll, dass... Natürlich lassen die Leute feiern. Weißt du, ich möchte jetzt nicht pauschal sagen, die ganze Jugend ist schlecht, die ganze schwule Jugend ist schlecht und so weiter. Wir sind hier in Köln. Und das will ich ja gar nicht. Aber die Leute müssen sich auch mal andere CSD angucken, wie in San Francisco oder woanders. Da wird auch gefeiert. Wo dort wirklich... ich bin in San Francisco beim CSD gewesen. Das war mehr oder weniger Zufall. Und dort gab es eine Lesbengruppe mit Harley Davidson. Die war mit 120 Harleys dort. Da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ja, okay. Aber es ist ja auch in gewisser Weise Spaß. Aber die haben auch eine gewisse Aussage gehabt. Und da hat man gefühlt, dass die dafür kämpfen. Ja. Dort hat man wirklich gefühlt, dass sie kämpfen. Und ich kann heute nicht mehr erkennen... was willst du denn? Erstmal ganz bei Klartext. Was willst du denn? Wie willst du den CSD denn haben in Köln, in Berlin? Ich möchte den CSD ohne irgendeinen CDU-Wagen haben, ohne einen SPD-Wagen, ohne FDP und so weiter. Warum? Diese ganze Commercial-Scheiße muss wieder raus. Warum? Gerade hast du gesagt, du willst einen politischen Anspruch haben. Die politische Veränderung im Land passiert über die Partei. Ja gut, aber sei doch froh, wenn junge Schwule aus der CDU, aus der SPD eben auch mitmachen. Das ist doch gesellschaftliche Verankerung. So verändert man doch Bewusstsein. Ja, nur komischerweise sind die Leute immer erst dann da, wenn solche Veranstaltungen sind. Ich finde das wunderbar, dass selbst die CDU mittlerweile mitfährt. Das ist ein großer, großer Erfolg. Da haben wir alle lange genug für gekämpft. Ja, nur ich glaube es ihnen nicht. Ach, ich nehme es den Leuten einfach nicht ab. Warum nicht? Auch mit Hilfe der CDU sind wir ja nun mittlerweile so weit gekommen, wie wir gekommen sind. Wir haben immer noch nicht die komplette Gleichstellung, da gebe ich dir recht. Aber ohne die CDU wäre das nicht so gekommen, was wir jetzt haben. Und das muss man ja auch mal anerkennen bei aller Kritik. Aber nochmal zurück zu. Das ist auch nicht der Kernpunkt meiner Kritik. Der Kernpunkt meiner Kritik ist, dass die Leute, die ich in Köln sehe, die beim CSD teilnehmen, nicht mehr das Interesse daran haben oder nicht mehr, oder teilweise glaube ich sogar, dass die meisten Leute gar nicht mehr wissen, worauf es ankommt. Du unterstellst immer so viele Sachen bei den Leuten. Es kann ja auch sein, dass die Leute wirklich Spaß haben und feiern und trotzdem ein politisches Bewusstsein haben. Ich habe auch Spaß gehabt mein ganzes Leben lang. Ja, aber sie können auch ein politisches Bewusstsein dabei haben, auch wenn sie eine Nacht mal durchgefeiert haben. Es geht gar nicht um die Politik, es geht um die Persönlichkeit der Leute. Die Leute mieten sich heute Wohnungen als Pärchen, als schwules Pärchen und es ist selbstverständlich. Was und was ist? Und es ist selbstverständlich. Ja. Ist doch super. Toll. Ja. So möchte ich das haben. Ja. Aber was? Wir brauchen ja gar nicht so weit rauszufahren. Wir bleiben mal in Deutschland. Wenn ich in Leipzig, in Dresden oder in Sachsen oder wer weiß wo eine Wohnung haben möchte und ich sage, ich bin verpartnert. Ja, du machst auf Missstände hin, die es immer noch gibt. Das ist ja auch gut, du weist darauf hin. Aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen kann man doch feiern. Aber ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis, Frank. Okay, es war eine Stellungnahme deinerseits, dass es nicht mehr so dein Ding ist und du nicht mehr dort teilnimmst, seit vielen Jahren jetzt. Und ja, ich werde dort nicht mehr teilnehmen und ich wünsche den Leuten, dass sie zu ihren Back to the Roots kommen. Okay. Danke für deinen Anruf, Frank, und alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns in Schweden beim Huskyfahren. Wir sehen uns in Schweden beim Huskyfahren? Wie meinst du das? Warum? Du machst ja öfters nordskandinavische Touren und die mache ich auch. Achso, da könnte man sich da über den Weg laufen, meinst du? Ich war schon mehrmals bei minus 35 Grad auf Husky-Touren eine Woche lang. Oh ja, das ist natürlich nicht schlecht. Eine ganze Woche, das ist wirklich nicht übel. Frank, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Mach das. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Husky-Touren habe ich auch schon gemacht, aber nicht eine ganze Woche. Das ist wirklich sehr toll, mit diesen Hunden durch tief verschneite Wälder zu brausen bei tiefsten Temperaturen. Hier ist Niklas. Niklas ist 18. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Lieber Niklas, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich zurzeit ein Problem habe mit meiner Freundin. Ja. Und ich wollte mir jetzt eine Meinung mal von dir einholen. Mhm. Also das schaut so aus, ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr mit dir zusammen. Mhm. Und jetzt ist sie mir aber fremd gegangen und hat mich jetzt auch noch gefragt, ob ich eine Dreiecksbeziehung mit ihm jetzt auch noch will. Also sie will eine Dreiecksbeziehung. Also sie ist ja nicht nur fremd gegangen, sondern die hat sich wirklich, also nicht nur einmal mit jemandem gepennt, sondern die hat sich verknallt in einen anderen Typ. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe nicht wirklich das Selbstbewusstsein. Lass mich noch ein paar Sachen fragen. Wie hast du das denn rausbekommen, dass da noch was läuft? Sie hat es mir eiskalt ins Gesicht gesagt. Was hat sie genau gesagt? Dass sie letzte Woche jemanden kennengelernt hätte und dass ich halbwegs in ihn geguckt hätte und dann auch was mit ihm lief. Mhm. Und dann ist mir schon mein Herz natürlich gleich in die Hose gerutscht. Verstehe. Und ja, und dann hat sie mich gefragt, wie es denn ausschauen würde, wenn ich sie wirklich lieben würde, dann würde ich auch die Dreiecksbeziehung eingehen. Was versteht sie denn unter Dreiecksbeziehung? Ja, dass sie mit mir zusammen sein kann und Liebe, also ja, so verstehe ich es jetzt mal, dass sie mit ihm genauso mal eine Woche zu Hause sein kann, so wie sie mit mir ist. Mhm. Weil sie unter Umständen beide liebt. Ja, wahrscheinlich. So, weiß ich jetzt nicht. In der Richtung könnte die Argumentation oder die Frage kommen. So schaut's aus. Weißt du, wer der andere ist? Nee, zum Glück noch nicht. Aber sie will ihn mir jetzt vorstellen. Ich bin mir halt einfach nicht mehr sicher. Ja. Wie hast du denn darauf reagiert, als sie das vorgeschlagen oder gefragt hat? Ja, natürlich total geschockt und das hat mir auch einfach mein Herz zerstört, weil, wie gesagt, ich bin halt auch einfach nicht der Hübscheste und mein Selbstbewusstsein ist jetzt auch nicht da und sie ist einfach meine erste Freundin und deshalb hat mich das natürlich schon ziemlich getroffen, aber... Okay, getroffen, verstehe ich. Aber was hast du ihr denn geantwortet? Ich habe gesagt, warum sie das gemacht hat und ob ich ihr halt nicht genug bin. Mhm. Ach... Und ja, Entschuldigung. Und dann, ob du ihr nicht genug bist. Und darauf hat sie gesagt und geantwortet? Sie hat dann gemeint, dass sie halt in einem Alter ist, wo sie jetzt gemerkt hat, dass sie schon noch ein bisschen Freiheit braucht, aber mich trotzdem nicht verlieren will. Mhm. Nur ist das, glaube ich, nicht richtig. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 17. 17. Und sie ist deine erste Freundin, deine erste Beziehung? Ja, sie ist meine erste Beziehung. Und hattest mit ihr auch zum ersten Mal Sex in deinem Leben? Entschuldigung, nochmal? Und du hattest mit ihr auch zum ersten Mal Sex in deinem Leben? Ja, genau. Ja. Ich hatte mit ihr mein erstes Mal. Und hatte sie vorher schon Freunde? Ja. Ja, also hatte sie ein bisschen mehr Erfahrung schon? Ja, sie hatte mehr Erfahrung als ich. Niklas, wenn ich du wäre, mich hätte das auch umgehauen. Oder mich würde es auch umhauen. Ja. Und ich verstehe völlig, dass du da irritiert bist und schockiert bist. Und ich finde es ein bisschen dreist und frech von ihr, muss ich sagen, dass sie das einfach so vorschlägt. Ach komm, wir machen eine Dreierbeziehung, ich will zwei Männer haben. Ja, das ist schon irgendwie hart. Und dann kommt sie auch noch und sie will ihn dir vorstellen. Ja. Das hast du ja gar nicht erbeten. Sie kommt einfach damit an, ne? Ja, menschlich einfach irgendwie nicht gut. Sehe ich ganz genauso. Ja. Und für dich kommt das überhaupt nicht in Frage, eine Dreierbeziehung? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Sowas ist nicht normal, meiner Meinung nach. Und deshalb muss ich, glaube ich, jetzt auch einfach den Schritt wagen und muss halt jetzt Schluss machen oder halt muss Nein sagen. Ja, also was normal ist und nicht normal, da kann man dann gesondert drüber diskutieren. Für mich ist entscheidend, dass du das nicht möchtest. Ja. Und das verstehe ich auch in deiner Situation. Und dann musst du klar sagen, dass du das nicht möchtest. Und selbst auf die Gefahr hin, dass du sie verlierst. Dann ist es halt so. Ja. Du scheinst ihr ja auch nicht so besonders wichtig zu sein. Sonst hätte sie sich ja gar nicht auf den anderen noch eingelassen. Ja, kommt mir halt eben auch vor. Das Problem ist halt, es tut halt auch gleichzeitig sehr weh, weil, weil dann stehe ich halt wieder alleine dran und bin mir halt, Ja, das stimmt, das tut weh. Was empfindest du denn für das Mädel? Ja, für mich ist sie zurzeit einfach der wichtigste Mensch auf der Welt. Mhm. Aber jetzt hat es mich schon so hart getroffen, wo ich jetzt auch wütend, ich habe auf jeden Fall Wut jetzt auch in mir. Ja, zu Recht. Niklas, ich finde das völlig in Ordnung, wenn du ihr sagst, nee, pass auf, entweder oder. Ich habe keinen Bock auf Dreiergeschichten. Wenn du das willst, dann sind wir getrennte Leute. Ja. Und wenn dann muss ich jetzt wohl durchgreifen. Ja, dann musst du durchgreifen. Dann musst du jetzt wirklich auch so selbstbewusst sein und dich dazu zwingen, das dann so zu sagen. Sonst bist du da zu sehr das Weichei, wenn du es nicht machst, weißt du? Ja, das stimmt. Dann muss ich jetzt wohl einfach mein Herz packen und dann auf eigenen Beinen stehen. So sehe ich es auch. Ja. Lieber Niklas, tut mir sehr leid, aber ich glaube, du musst das so machen und da wünsche ich dir dann viel Mut zu, das zu tun. Ja, alles, Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, heute. Und hier ist Max. Max ist... Nee, Max und Lukas. Guten Morgen. Guten Hallo. Morgen. Mit wem spreche also ich bin jetzt der Lukas. Du bist der Lukas. Kann ich mit Max auch gleichzeitig sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Ich bin auch da. Du bist auch da? Wir sind beide da. Wir sind beide hier. Okay. Weswegen habt ihr angerufen? Willst du? Schade, Domian, dass du aufhörst, wirklich. Ich höre dich schon lange, seitdem ich 14 bin sogar schon. Und schade, dass du aufhörst. Dankeschön. Sehr nett, dass du sagst. Jetzt aber zu euch beiden. Weswegen ruft ihr an? Ja, also wir haben ein sehr starkes Drogenproblem und wir wissen einfach nicht mehr weiter und wollten dich nach Hilfe fragen. Ihr seid Freunde? Ja. Gute Freunde? Ja, seitdem wir 15 sind, jetzt sind wir 19 und 20. Ja. Und ihr habt ein starkes Drogenproblem. Welche Drogen nehmt ihr denn ein? Wir nehmen Kokain ein. Kokain? Ja. 1 bis 2 Gramm pro Tag so. 2 Gramm pro Tag? Jeder 2 Gramm pro Tag? Ja, zum Teil. Also. Das ist aber heftig. Also an sehr schlechten Tagen. Ich meine, wenn wir feiern gehen, schlafen wir auch kaum, dann einen Tag verteilt wird es dann. Wie? Nun ist Kokain ja eine sehr teure Droge. Wie finanziert ihr das denn? Ja, also da rutscht man leicht in kriminelle Dinge rein. Ihr rutscht leicht in kriminelle Dinge rein? Ja. Was heißt das? Ja, wir ziehen dann auch mal jemanden ab und machen viele kriminelle Sachen halt. Ja, das habe ich schon verstanden. Was für kriminelle Sachen macht ihr denn? Wir beklauen unsere Freunde sogar, soweit ist es schon. Also, da müsst ihr die aber sehr oft und sehr viel beklauen, wenn ihr jeden Tag 4 Gramm verbraucht. Das ist ja eine ordentliche. Was kostet ein Gramm Koks im Moment? Ja, 60 Euro. 60 Euro, okay, gut. Ja, 1 Gramm. Ja, also natürlich beklauen wir jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie unsere Freunde und rauchen und ziehen 2 Gramm pro Tag. Aber also in den schlechten Zeiten rauchen mit 2 Gramm, aber... Raucht ihr, oder? Nein. Wir ziehen nur. Also durch die Nase? Ja, natürlich. Ja, wir beklauen halt Dealer, indem wir auch deren Bunker irgendwie aushebeln. Und ja, dann gehen wir auf Taschendiebstahljagd. Das war schon so weit, dass ich einmal mich verkauft habe. Du hast dich verkauft? Ja. Ich spreche jetzt mit Max oder mit Lukas? Ich bin Max. Du bist Max. Ja. Das heißt, du bist auf den Strich gegangen, oder was? Ja. Wo? In Hamburg noch. Wir haben in Hamburg gewohnt. Mittlerweile sind wir in Bremen, wir sind schon 3-mal umgezogen. Mhm. Und in Hamburg habe ich das gemacht dann. Wie oft? Einmal? Einmal war das zum Glück nur. Es tat weh, aber ich brauchte das. Wie war das? Wo hast du... Nicht so schön. Beschreib mal, wie ist das in die Gänge gekommen? Ich habe da jemanden kennengelernt und er hat mir ganz viel Geld gegeben. Ich habe alles verloren fast. Mhm. Ich habe alles verloren. Wir haben so... Ich kann meinen Eltern nicht mehr in die Augen schauen. Wir haben alles verloren. Was macht ihr denn sonst so im Leben? Nichts. Das ist das Problem. Nichts. Ihr habt keinen Beruf. Ihr geht nicht arbeiten, irgendwas. Nein. Also ich habe eine Lehre gehabt als Kfz-Mechaniker. Mhm. Aber die ist dann auch relativ schnell... Ja, habe ich mir die verbaut. Bin halt nicht zur Arbeit erschienen und alles. Dann wurde ich halt noch schnell entlassen. Ja. Ich finde das... Wir wissen halt einfach nicht weiter. Ja. Also, das klingt für mich schon ziemlich, ziemlich heftig, ihr beiden. Wir werden euch erstmal zurückrufen und das in Ruhe im Hintergrund besprechen. Ich glaube, da ist jetzt umfangreiche und schnelle und unkonventionelle Hilfe nötig. Bitte auflegen und wir melden uns gleich nochmal bei euch. So, wir haben 1:34 Uhr. Hier ist der Hinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema Berlin, Berlin. Ich möchte gerne mit euch über unsere Hauptstadt sprechen. Ich möchte gerne mit Berlin, ja, mit Berlin Befürwortern oder mit Menschen sprechen, die Berlin lieben. Was habt ihr in Berlin und wegen Berlin schon erlebt an tollen Sachen? Aber was habt ihr auch erlebt an vielleicht schlimmen Sachen, an kriminellen Sachen, an Gewaltdelikten? Was denkt ihr über unsere Hauptstadt? Und ich möchte natürlich auch gerne reden, das hört man ja auch immer wieder, mit Berlin-Hassern, also Leute, die Berlin überhaupt gar nicht gerne mögen. Berlin, Berlin, das ist morgen unser Thema. Ich möchte gerne mit euch über Berlin reden. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder gerne dann auch während der Sendung. Berlin, Berlin, Freitemennacht heute und hier ist Jennifer. Jennifer ist 33. Morgen, Jennifer. Morgen. Jennifer, schön, dass du da bist. Ja, ja. Mein Thema ist Eifersucht. Mein Partner ist im Moment, ich muss dazu sagen, er ist Alkoholiker. Mhm. Und der hatte vor 4 Wochen Absturz gehabt. Der ist mit beinahe verstorben. Der hat 3 Tage halt nichts gegessen gehabt. Mhm. Und dazu gesoffen gehabt und dann saßen wir halt in der Kneipe und dann ist er irgendwie eingeschlafen und dann ist er wach geworden und meinte dann halt nur so, ich liebe dich, ich habe Angst vorm Sterben, er könnte nicht mehr aufstehen, weil seine Beine gelähmt waren. Und dann habe ich halt einen Kollegen von uns angerufen und habe zu ihm gesagt, komm mal bitte zur Kneipe und hilf mir mal bitte, ihn herauszukriegen. Mhm. Dann haben wir ihn rausgekriegt, dann lag er, sind wir halt nach Hause gegangen und er hat gerade die Haustür noch aufgekriegt, ist er zusammengebrochen. Ja, ich habe den halt auf den Fußboden hingelegt und ihm auch welche ins Gesicht gehauen, dass er wach wird. Der war insgesamt 2 Minuten weg gewesen. Ja, und dann ist er wach geworden und dann hat er halt nur gesagt, was ist hier denn los? Und dann meinte ich den halt nur, du bist da zusammengebrochen, komm, steh bitte auf, deine Nachbarn müssen das halt nicht mitkriegen. Dann ist er aufgestanden und der Kollege hat mir dann halt noch geholfen und dann ist der Kollege gegangen. Ist das ja 5-mal nochmal passiert, dass er mir nochmal zusammengebrochen ist. Mhm. Wir wollen jetzt zum Thema, ja, Eifersucht kommen, ne? Ja, und das kommt ja gleich. Und ja, der, dann habe ich ihn halt angerufen und dann ist er halt auch, ne, irgendwie durchgedreht halt noch. Und dann haben wir es halt wieder hingekriegt und jetzt halt am Samstag habe ich mir einen Fernseher gekauft. Und ich muss dazu sagen, er hat eine Frau dazu irgendwie damals gehabt, ja, irgendwie 12 oder so, Ich mache einen Vorschlag, ich frage mal ein bisschen, dann kommen wir der Sache noch näher. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen schon? 2 Jahre fast. 2 Jahre. Und die ganzen zwei Jahre ist er Alkoholiker? Ja. Du hast ihn also kennengelernt als Alkoholiker, als Säufer? Ja. Hm. Und das, was, wie viel trinkt er so? Wie viel trinkt er so am Tag? Ja, wenn er denn halt irgendwie unterwegs ist in der Kneipe, trinkt er sehr viel, muss ich dazu sagen. Trinkt er jeden Tag? Und dann über tags, nicht jeden Tag ist in der Kneipe, aber wenn er zu Hause ist, trinkt er seine Alster, so 10 Flaschen oder so ungefähr. Ja, und er geht auch noch einem Beruf nach? Ja, der ist Maler und Lackierer. Ja, und das kriegt er hin mit seinem... Das bricht dahin, ja. Wunderbar. Ja. Und ihr lebt zusammen, ihr wohnt zusammen auch? Nein, er hat seine eigene Wohnung und ich habe meine eigene Wohnung. Und das finde ich aber auch besser, so muss ich dazu sagen. So, inwiefern hat er dir jetzt Grund gegeben zur Eifersucht? Ich darf nicht irgendwie mit meinen Leuten irgendwie telefonieren, männliche Seiten, denkt dann gleich, dass ich irgendwie mit denen was gehabt habe oder... nicht du bist eifersüchtig, sondern er ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Ah. Er ist eifersüchtig, dass ich irgendwie mit meinen Leuten irgendwie so in die Kiste steige, so gesagt. Ne? Und das ist halt nicht so in diesem... Bist du denn in diesen 2 Jahren ihm immer treu gewesen? Ja, ich bin treu, weil er hat mir gezeigt, was Liebe ist. Er hat mir gezeigt, was Geborgenheit ist, weil ich hatte eine Beziehung davor gehabt, 7 Jahre lang, auch ein Alkoholiker, der hat mich grün und blau geprügelt gehabt. Und Funktioniert das, wenn man mit einem wenn man mit einem schweren Alkoholiker zusammen ist, kann man da Geborgenheit und Liebe erfahren? Steht nicht immer das Gespenst der Sucht zwischen einem? Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin in einer von mir aufgewachsen selber, die Alkoholiker waren, meine Eltern. Mhm. Und alles. Ich bin ja mit 9 Jahren ins Heim gekommen und sag mal, in den 9 Jahren, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe, haben sie, ja, die haben mir keine Geborgenheit gegeben, nichts. Mhm. Also, ja, und, du bist vertraut Partner, damit. Ja, ja. Ja, und jetzt, den ich jetzt habe, der gibt mir das auch. Ne? Er sagt auch zu mir, dass er mich liebt und alles. Wie oft spricht er denn dieses Thema an, der Eifersucht? Ja, wenn ich irgendwie zum Beispiel jemand hier bei mir zu Hause habe, zum Beispiel jetzt am Sonntag hat mir ein Kollege, ein sehr guter Freund von mir, einen Fernseher eingestellt und ich habe ihn angerufen, ich habe zu ihm gesagt gehabt, er ist da. Da stellt mir den Fernseher halt ein und meine beste Freundin war da gewesen, mein 12-Jähriger sitzt und saß dann auch hier. Und er hat dann gleich gesagt gehabt, ja, ist in Ordnung. Und dann auf dem Montag ist er völlig durchgedreht. Dann habe ich ihn am Kiosk getroffen, hat er sich dann mit seinen Leuten unterhalten. Ich wollte ein Küsschen haben irgendwie. Der hat mich ignoriert. Dann habe ich ein Küsschen gekriegt und sowas. Dann hat er weitergeredet, bin ich weggegangen, habe mich dann halt noch mit anderen Leuten unterhalten. Mhm. Dann habe ich mit einer Freundin noch telefoniert gehabt und ihn nochmal angerufen. Und dann meinte ich so, ja, bis später, ich liebe dich. Und dann meint er nur noch so, ja, das werden wir noch sehen. Hm. Ich sag so, hä? Jennifer, ich glaube, das ist eher ein Problem seiner Alkoholsucht. Wie oft ist er überhaupt mal nüchtern? Der war jetzt so 4 Wochen nüchtern gewesen, seit jetzt wieder angefangen. Ach, er war 4 Wochen mal nüchtern? Ja, mhm. Ja. Ist er in dieser Zeit auch eifersüchtig? Die Anfangszeit war schwierig gewesen, die erste Woche, wo er dann halt den Entzug gemacht hat. Und die 3 Wochen war ja ganz lieb, ganz nett. Da war ja nichts eifersüchtig, gar nichts. Also, okay, haben wir das, es ist ja klar, dass es eindeutig mit seinem Suff zusammenhängt. War er schon mal in einer Klinik? Ja, da waren in jungen Jahren. In seinen jungen Jahren? Ja. Wie alt ist er jetzt? Er ist 42. 42. Und wie lange hängt er schon an der Flasche? Was hat er gesagt? 33 Jahre? 33 Jahre? Ja. Er hat als Jugendlicher angefangen. Ja. Jennifer, ich rate dir nur dringend, ihn vielleicht ihm nahezulegen. Ich meine, das muss er selbst, er muss es selbst wollen, dass er etwas gegen seine Alkoholsucht, gegen seine Alkoholkrankheit tut. Ja, natürlich. Viele andere Probleme, die ihr beiden dann habt, werden wahrscheinlich dann dadurch gemindert oder lösen sich auf, wenn er das in den Griff bekommt. Ich habe aber auch Angst, irgendwie das Thema irgendwie anzusprechen bei ihm, weil bei meinem Ex-Partner, wo ich das Thema angesprochen habe, da habe ich was dafür ins Gesicht gekriegt gehabt. Ne, aber so ein Typ ist er doch nicht, wie du ihn schilderst. Nee, so ein Typ ist er nicht. Aber ich habe das ja noch vor meinem Ex halt noch in der Haut stecken. Ne? Verstehe. Hast du es denn überhaupt bei ihm, bei dem jetzigen Freund, mal angesprochen? Hier, du musst mal was tun. Er hat selber von sich aus mal gesagt gehabt, er will aufhören und er hat keinen Bock mehr drauf und alles, weil er hat selber gesehen gehabt, in den 4 Wochen, wo er aufgehört hat, das Geld, was er jetzt reingesteckt hat für seine Wohnung, hat er gesagt gehabt, das findet er besser, als irgendwie die ganzen, das Geld reinzustecken fürs Alkohol halt, ne? Das heißt, diese 4 Wochen hat er wirklich aus eigener Überzeugung, hat er dann aufgehört und hat es durchgehalten? Ja, weil wo er zusammengebrochen ist, hat er dann mit mir geredet und meint nur noch so, er hätte einen Film vor sich gehabt, der sich ganz langsam ablief, dass er halt zum Tode führt. Ne? Also Jennifer, das heißt, ihm ist ja schon klar, was da mit ihm los ist. Finde ich das vollkommen legitim und auch fast schon moralisch notwendig, dass du ihn zumindest ein paar Mal heftig darauf hinweist, dass das so nicht weitergeht. Ja. Du wirst ihn dann nicht zu zwingen können, das muss ein Alkoholiker selbst entscheiden, aber du kannst es schon sagen. Und du kannst es vielleicht sogar so sagen, dass es für dich und die Beziehung vielleicht irgendwann die Voraussetzung ist, dass er vom Alkohol wegkommt. Ja. Dann habt ihr wahrscheinlich ein tolles Leben miteinander, wenn der Alkohol nicht da ist. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Weil er war echt so lieb und so nett, der hat... ja, wie soll ich, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, aber auf jeden Fall, der war komplett anders ja, halt, ne? Wie so oft, wie so oft. Der war nicht eifersüchtig gewesen, gar nichts und wenn ich irgendwie mit jemand telefoniert habe und sowas, er hat dann auch gefragt, wer ist denn das und so. Ja. Jennifer, auch wenn mein Handy geklingelt hat. Wer schreibt denn dir? Ja. Kommt auch an. Ich habe im Hintergrund ja immer einen Psychologen. Ja. Das ist heute Nacht der Frank. Ich schlage vor, dass Frank dich nochmal anruft und dir mal ein paar Infos an die Hand gibt, die du dann weitergeben kannst an deinen Freund. Und was er dann daraus macht, ist dann natürlich seine Sache. Ja. Aber du kannst ruhig mal auf den Tisch kloppen jetzt. Aber richtig. Okay. Finde ich schon. Könnte ich denn noch ein Autogramm haben? Kannst du auch gerne haben. Kannst du meinem Psychologen deine Anschrift sagen, okay? Ja, kann ich machen. Gut, Jennifer. Dann bitte auflegen. Frank ruft zurück und ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. Morgen reden wir über Berlin, meine Lieben. Was habt ihr in dieser Stadt schon erlebt? Habt ihr schlimme Sachen erlebt, kriminelle Dinge erlebt? Vielleicht seid ihr nach Berlin gegangen und wolltet da irgendwas ganz Tolles schaffen und habt es auch geschafft? Oder ihr seid gescheitert? Vielleicht habt ihr eine hochprominente Persönlichkeit, einen Star erlebt in Berlin? Was denkt ihr über Berlin? Findet ihr diese Stadt toll und findet ihr es gerechtfertigt, dass alle Leute so einen Hype daraus machen? Oder seid ihr Berlin-Hasser und sagt, das ist alles übertrieben und irgendwie ist es ein Moloch voller Dreck und Kriminalität und Überschätzung? Ihr könnt gerne morgen darüber mit mir reden. Meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind ja wie immer die Leitungen geschaltet. Hier ist Paola und Paola ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Paola, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem mit meinem ältesten Sohn. Ich habe 3 Söhne, 2 aus erster Ehe, der älteste und der zweite und den dritten habe ich dann aus zweiter Ehe. Und der erste Sohn ist vollkommen daneben geraten, also vollkommen asozial. Wie alt ist er jetzt? 40. 40. Und er war schon in Untersuchungshaft, wegen Körperverletzung, also Alkohol spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Und er steht immer wieder bei mir an der Tür und möchte Geld und. Mhm. Und ich habe keine Kraft mehr. Ich habe Schulden bezahlt, das habe ich an meinem Mann vorbeigehen lassen, um dass das alles nicht eskaliert oder er wieder ins Gefängnis kommt. Ja, ich habe keine Kraft mehr, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Du lebst mit deinem Mann zusammen? Ja, ich dieser Mann ist aber nicht der Vater von dem 40-Jährigen. Nein. Und ich weiß nicht, der hat keine Skrupel mehr, da steht vor der Tür, Mutter, gib mir Geld und ich gebe es doch wieder. Wie viel Geld hast du ihm denn schon gegeben? Nur im Monat 100 Euro. 100 Euro? Ja. Über welchen Zeitraum? 10 Jahre, 15 Jahre. 10, 15 Jahre? Und dann Schulden noch Rechtsanwalt und es geht in die Tausende. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich verdiene sehr gut und ich kann es auch, aber ich möchte es auch nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Und ich bin selbstständig, wenn er klingelt oder wenn jemand klingelt, denkt, das ist mein Kunde und da steht mein Sohn vor der Tür und das ist Kundschaft bei mir. Ich kann den da nicht rausschmeißen oder rumschreien, die sagen, was ist denn bei dir los oder bei ihm los. Was sagt denn dein Partner dazu? Der weiß oftmals gar nichts davon. Also wenn er kommt. Mit? Wenn er kommt und ist betrunken, mein Partner oder mein Mann, da gibt sich da nicht mitten ab und lässt ihn links liegen, ist auch okay so, aber Aber ihr hattet deshalb noch keinen Streit miteinander? Ach, mehr. Doch. Nur wegen ihm. Nur wegen ihm. Wo lebt denn der Sohn? Eben bei mir im Ort. Bei dir im Ort? Der hat irgendwo eine Wohnung da? Er hat da eine Wohnung, ich gucke schon gar nicht mehr rein, weil da hat er eine Lebensgefährtin, die ist nicht besser wie er und ich gucke da schon gar nicht mehr rein wegen der Sauberkeit und er kommt sauber zu mir. Arbeitet er denn ab und zu auch mal was? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Er finanziert sich mit Hartz IV. Ja. Und hat eine Betreuerin, die ihm jeden Montag 50 Euro da gibt. Aber die reichen vorne und hinten nicht. Und dann steht er da, ach Mutter, gib doch. Und ich gebe es doch wieder. Manchmal gibt es mir wieder. Aber für was gibt das Geld aus? Alkohol. Alkohol. Ein bisschen Essen vielleicht und Alkohol. Mhm. Und die Betreuerin bezahlt dann die Miete und Strom und dies und jenes. Die Betreuerin ist von wem kommt die? Die habe ich übers Gericht. Die habe ich aber eben, weil ich keine Kraft mehr hatte, irgendwelche Schreiben oder dies und jenes für ihn zu verfassen und abzuschicken. Das macht die Betreuerin. und das klappt auch sehr gut. Und die ist vom Sozialamt oder woher kommt die? Vom Gericht ist die. Vom Gericht ist die. Achso. Ja. Da hatte ich aber eingehört und da war er auch einverstanden damit. Aber ich habe keine Kraft mehr. Da steht im Tag dreimal da und keine Skrupel, dass er mich fertig macht. Das habe ich 100 Mal schon gesagt. Ich kann das gut verstehen, wenn es über so einen langen Zeitraum ist und du so viele Sachen mit ihm erlebt hast und immer Rückschläge erlebt hast mit ihm, Tiefschläge, nie was Gutes erlebt hast, dass man Ich habe dann nur für ihn gesagt, es war das Erste, er hat ein Kind, was er nicht bezahlen kann, dann hat er die Arbeit verloren und dann habe ich gesagt, du wirst deinen Führerschein auch noch verlieren, da hat er nur gesagt, Mutter, du hättest nicht selbstständig werden sollen, sondern Wahrsager, aber das ist alles eingetroffen, weil ich weiß, wie der Werdegang ist. Also der Führerschein ist weg. Wenn du so klar sagst, und was ja jeder verstehen kann, dass du nicht mehr kannst, warum machst du keinen Schlussstrich? Was soll ich machen? Da steht in der Tür, das ist mein Junge und der hat so eine Begabung, mich da so einzulullen. Aber da müsstest du doch mittlerweile immun gegen sein. Das hast du ja nun, das hast ja lang genug erlebt. Ich kann das nicht. Die anderen beiden, die laufen so schön geradeaus, mehr als geradeaus, sag ich mal so. Mhm. Und der Große überhaupt nicht. Was sagen denn die anderen beiden dazu? Die lassen den auch schon, wenn wir Familienfeiern haben, ich mache schon gar keine mehr, weil ich Angst habe, wenn Alkohol da fließt, dass ich in die Haare kriege. Also was sagen die denn, dass du ihm immer wieder noch Geld gibst? Ich soll das nicht. Mhm. Aber der hat so eine Gabe, auch Mutter, Mutti. Aber wenn du es nicht willst oder kannst. Ich kann finanziell, kann ich das. Du kannst es finanziell, aber du kannst es immer. Ich möchte auch nicht mehr, weil das so weit abrutscht, weil das noch in Alkohol fließt. Das ist das Schlimme. Das habe ich nicht verstanden. Du willst nicht, dass er noch weiter abrutscht, weil das Geld fließt in den Alkohol, oder wie man sagt. Ja, genau. Ja. Ja, dann gib ihm noch nichts mehr. Wie soll ich das machen? Indem du ihm nichts mehr gibst. Der steht vor meiner Tür. Ja, dann steht er vorhin, dann sagst du Schluss. Jetzt ist Schluss. Ich habe 10 oder 15 Jahre habe ich es unterstützt. Jetzt ist Ende. Irgendwann ist mal Schluss. Es gab schon Zeiten, da habe ich ihn rausgeschmissen. Da war er ein paar Wochen nicht da. Da ging es auch irgendwie. Da war ich vier Monate. Es ist dein Sohn. Insofern verstehe ich das schon. Es ist natürlich ein großes Problem. Da steht dein Sohn, der im Leben gescheitert ist, vor der Tür. Und bettelt und bettelt und bettelt. Mhm. Und dass man da natürlich als Mutter nicht am Anfang schon auf keinen Fall sehr hart sein kann, das verstehe ich schon. Ja, lass mich mal fertig reden. Aber ich finde, irgendwann muss man auch als Elternteil dann eine klare Entscheidung treffen. Er versäuft deine 100 Euro. Ja. So. Wenn er jetzt das noch gebrauchen würde, das Geld, um sich ein neues Leben aufzubauen, dann müsstest du ihm was geben. Wir haben schon Wohnungen eingerichtet und Fernseher gekauft, alles. Das haben wir alles schon, oder ich gemacht, ja. Mhm. Ich habe am besten gelebt, wo der 4 Monate in Untersuchungshaft war. Mhm. Da war Ruhe, Schluss, aus, und da steht hinter mir wieder und da ging das wieder von vorne. Paula, ich kann dir nur sagen, dann sei jetzt hart und zwinge dich zur Härte. Ich kann es dir nur so klar sagen. Mhm. Und wenn du sagst, ich weiß nicht wie, dann sage ich dir nur, dann streng dich an und mach es. Mhm. Sonst bist du immer wieder in diesem Kreisel drin, in der Tretmühle. Du sagst tausendmal, ich kann es nicht, bist trotzdem ganz unglücklich dabei. Ich habe nur gesagt, dann komm doch, wenn du nichts getrunken hast, da können wir uns gut unterhalten, ist er lieber guter Junge, ja. Aber wenn er was getrunken hat, dann ist die Bettelei da und. Okay, du hast mir alles gesagt. Ja. Die Antwort ist, greife hart durch. Ach, muss ich mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, aber das wie gesagt, ich schaffe es in vielen Jahren nicht. Ja, du musst es sehen, dass du es jetzt schaffst. Mhm. Okay. Paula, ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist der Volker. Der Volker ist 48. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Volker. Domian, ich habe, erstmal hat es mir ganz viel Überwindung gekostet, überhaupt anzurufen. Ja. Weil ich gucke deine Sendung relativ regelmäßig und finde die Tipps, die einen oder anderen, wirklich gut. Mhm. Ja. Ja, und ich will einfach mal anfangen. Ich hatte vor 7 Jahren, hatte ich also auf der Baustelle einen Unfall. Das heißt, ein Unfall in einem nicht klassischen Sinn. Du bist Bauarbeiter, oder? Ja, ich bin Straßenbauer. Okay. Mhm. Und war zu der Zeit auch selbstständig mit über 20 Leuten und so. Mhm. Hatte da, also wie gesagt, einen Zeckenbiss und wie der Deibel das wollte, kam daraus eine Borreliose. Den hast du wahrscheinlich gar nicht am Anfang bemerkt, ne? Das ging sehr schnell sogar. Mhm. Also ich habe innerhalb von 4 Monaten hat sich das richtig ausgelöst bei mir. Mhm. Ich meine, als die Zecke gebissen hat. Die Zecke habe ich nicht gemerkt. Hast du nicht bemerkt? Mhm. Ja. Nein. Ja, und dann kam sie eben zum Krankenhausaufenthalt. Ja. Daraufhin folgte eine Gehirnhautentzündung dazu. Eine Gehirnhautentzündung? Ausgelöst durch die Borreliose. Ja. Mhm. Dann kam die Extrembehandlung von Antibiotikas und so weiter. Mhm. Daraufhin kam dann Nierenversagen, Herzversagen, also Multiorganversagen halt. Schwerst erkrankt warst du. Richtig, ja. Genau. Und habe dann eben das Bewusstsein verloren irgendwann und dann kam ein akutes Nierenversagen. Mhm. Und ich merkte, wie der Körper schwächer wurde und schwächer. Und dann war ich weg. Mhm. Und ich habe dann eigentlich auch abgeschlossen gehabt mit mir. Mhm. Mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Familie. Ja. Ich wurde dann daraufhin reanimiert. Ich bekam auch noch einiges mit von dieser Reanimation. Mhm. Zum Beispiel, wie jemand sagte, den kannst du ruhig eine Spritze geben. Der merkt sowieso nichts mehr. Mhm. Das war so ein Satz, den vergesse ich bis heute nicht. Das ist ja Wahnsinn. Und du hast den sehr wohl wahrgenommen, diesen Satz. Richtig. Obwohl du offiziell gar nicht bei Bewusstsein warst. Ich hatte auch kein Herzton mehr. Mhm. Und also ich war wirklich sekundenlang tot. Mhm. Und ich komme damit nicht klar. Ne? Und mit diesem Erlebnis? Genau. Mhm. Also es ist so, dass ich einfach mittlerweile denke, dass es besser gewesen wäre, dass es vorbei gewesen wäre, weil... Also letzte Mal, wie gesagt, das, was ich dir jetzt erzähle, war 7 Jahre her. Und das letzte Mal war ich jetzt im Krankenhaus vor 3 Monaten. Es folgten ganz viele Lungenembolien. Ah, also das heißt, man hat dich wiedergeholt, aber dann daran folgten weitere viele Erkrankungen und schwere Krankheitsphasen. Körperliche Schäden. Bis heute? Bis heute. Ich habe also heute die Rente eingereicht. Wie geht es dir denn zum Beispiel so aktuell heute? Möchte ich auch gerade erzählen, aber dafür muss ich einen kleinen Sprung zurück machen. Mhm. Es war also so, dass ich dann irgendwann die erste Reha beendet hatte. Dann kam ich nach Hause mit den besten Vorsätzen der Welt, alles anders zu machen. Mhm. Und fand dann einen Brief auf dem Tisch, halt, wo drauf stand, nach 15 Jahren Ehe stand dann eben, ich will leben und nicht pflegen. Ach, und da stand drauf, ich will leben und nicht pflegen? Ja. Das heißt, deine Frau hat dich verlassen, weil du so krank bist? Richtig. An dem Tag, als ich also nach Hause kam, stand die mit den Koffern da, hat sich rumgedreht, hat mir den Brief gegeben, ja, hat mir mein Kind in der Hand gedrückt. Das wie alt war damals? 9. 9. Mhm. Und hat sich rumgedreht, ist gegangen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schlimm? Und jetzt lebe ich ja mit meinem Sohn, jetzt eben seit 5, 6 Jahren zusammen. Mhm. Alleinerziehender Vater und schwer krank. Und die Frau hat sich gar nicht mehr gemeldet? Die ersten 2 Jahre nicht. Gar nicht mehr? Auch nicht bei dem Kind? Nein. Was ist das für eine Mutter? Sie ist jeden Tag bei uns zu Hause vorbeigekommen, weil wir wohnten in der Nähe von der Arbeitsstätte. Und sie konnte auch jedes Mal in dem Fenster gucken von dem Kleinen, aber sie ist trotzdem vorbeigegangen. Unfassbar. Ich finde es schon ganz schlimm, dass sie ihren Mann hängen lässt, wenn der so krank ist. Und dann das Kind auch noch. Ja. Das sehe ich nicht. Jetzt komplett läuft die Musik schon, das finde ich ganz schlimm. Du hast gerade gesagt, dass du das nicht verwinden kannst. Ja, richtig, genau. Ich bin also. Dass du auch lebensmüde bist, oder was? Nein, lebensmüde nicht. Ich habe ja meinen Sohn, ich habe ja eine gewisse Verantwortung, aber manchmal wünsche ich mir wirklich, es wäre vorbei. Ne? Also manchmal denkt man, dass es nicht mehr weitergeht, weil ich laufe jetzt mit einem offenen Bein rum. Also. Das ist sehr offen, also. Die ganze Wade eben, bis auf den Knochen. Das sind alles noch Nachwirkungen von dem Zeckenbiss. Von der Gehirnhautentzündung. Das heißt, so viele, viele Jahre. Ja. Gibt es eine hauchdünne Hoffnung, dass du noch mal annähernd gesund wirst? Nein, die haben mich also in der Reha komplett kaputt geschrieben jetzt. Mhm. Und keine Chance auf Heilung, auch nicht von Philologen aus, also von den Venenspezialisten und so. Mhm. Weder noch, also das ist gar keine Chance. Und ich wünsche mir nur, dass ich das irgendwie noch schaffe, meinen Sohn da irgendwie durchzukriegen jetzt, ne? Volker, das tut mir mega leid. Ich muss jetzt hier Schluss machen. Wir werden uns auf jeden Fall gleich nochmal bei dir melden. Dafür bitte ich dich aufzulegen, okay? Ja, okay. Bis gleich. Danke. Alles Gute, tschüss. In der Technik, heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema Berlin. Freue mich drauf. Ein Radio ist live, ein nur wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.